Kommunistenkneipe Biertelefonat mit Flo von DK und Paddy. Ja, willkommen zur Kommunistenkneipe. Ich grüße dich, Paddy. Hi Flo, ich grüße dich auch. So, und wir treffen uns heute mal wieder zu einem Biertelefonat. Ich würde sagen, das wurde mal Zeit. Ich weiß nicht, wann war das letzte Biertelefonat? Gefühlt ist es eine Ewigkeit her. Auf jeden Fall kann man sagen, dass die letzten Folgen ja eher so ein bisschen theorielastig waren. Das muss auch war mal schon sein. War schon sehr schwere Kost, glaube ich. War schwere Kost, war sehr interessant. Und ich glaube, davor war ja die China-Folge, ne? Vor der marxistischen Studienwoche. Genau. Sehr gut geklickt, sehr gut gehört. Interessante Debatte, also hört gerne nochmal nach. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auch nochmal was zum Thema China machen. Aber genau, jetzt, wie gesagt, erstmal ein lockeres Biertelefonat. Und ja, Prost auf dich, Paddy. Ja, Prost mit meinem nicht vorhandenen Bier. Heute Stoß mal mit dem Wasserglas an. Ja. Wohl doch, ich habe auch eine Flasche Wasser dabei. Damit kann ich prosten. Also wir werden langsam alt, ne? ja, kann man so sagen. Ich bin jetzt nicht straight edge geworden oder so, aber ich mache eine kleine Alkoholpause. Das ist okay. Auch genau, also wir haben ja im Vorfeld euch mal das aufgerufen, ein paar Themen vorzuschlagen vielleicht oder Fragen, die wir behandeln sollen in diesem Biertelefonat, und es kamen einfach ein paar rein. So, die Themen waren auf jeden Fall sehr vielfältig, sage ich mal. Also ja. Es kann sein, dass ich jetzt sehr... dass die Kombination sehr weird rüberkommt, also teilweise eher Fragen zu aktuellen Sachen, Landtagswahl, das liegt ja an den Hörern. Ja. Ja, genau, könnte ein bisschen weird sein, die Kombination, aber finde ich ganz witzig, ja. Ganz interessant. Also Elvi Aiwanger in Nordkorea, Antideutsche, ja gut, passt alles zusammen, würde ich sagen. Ja. Okay, na gut, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt mit dem, was so aus der Hörerinschaft kam. Ja, und eine Frage dabei war, also man kann es nicht übersehen, es ist viel Thema, die AfD, die steigenden Umfrageergebnisse für die AfD, auch die Wahlergebnisse kommunal zum Beispiel, die steigen. Haben wir es hier eigentlich mit einer realen Gefahr des Faschismus zu tun? Allgemein gestellte Frage, aber da steckt Sprengstoff drin. Ich versuche es mal so ein bisschen umzuformulieren für uns, so wie wir es vielleicht verstanden haben. Oder wie man es verstehen könnte, geht von der AfD eigentlich die Gefahr aus, dass sie beispielsweise einen faschistischen Staat früher oder später etabliert? Also ist das eine Möglichkeit? Ja, oder schlittert man mit der AfD wirklich in den Faschismus? Da müssen wir natürlich erstmal definieren, was kann denn das sein? Was heißt das? Ist es so? Würde ich mal an dich geben, Paddy, als Faschismusexperte, beantwortest du diese Frage jetzt mal? Ja, wir haben ja selber jetzt letzten paar Tage so sehr kontrovers diskutiert über das Thema. Sprachnachrichten ohne Ende ausgetauscht. Ja, das machen wir häufig. Das wäre eigentlich auch mal interessant. Die Sprachnachrichten. Ja, es ist fast ein eigener Podcast, die wir teilweise da aufnehmen privat. Ja, ja. Besser als der Podcast teilweise. Also es sind ja mehrere Fragen, die eigentlich sehr interessant sind bei der ganzen AfD-Geschichte, die wir vielleicht mal getrennt behandeln können. Also einmal auch die Frage, warum wird sie auch jetzt so stark? Ne? Ist auch mal sehr interessant, da zu gucken, was sind die Ursachen. Aber genau, aber die Frage war jetzt konkret, also besteht da die Gefahr, also dass sozusagen mit dem Erfolg der AfD auch der Faschismus zurückkehrt, oder die Gefahr eines faschistischen Staatsumbaus, wenn die AfD auch dann vielleicht wirklich mal perspektivisch an die Regierung kommt. Sehr viel ist ja auch die Rede gerade, dass diese angebliche Brandmauer jetzt irgendwie fällt, ja, der demokratischen bürgerlichen Parteien gegenüber den bösen Rechtsextremisten. Was natürlich kompletter Blödsinn ist, das haben wir schon sehr oft behandelt, also das Verhältnis von bürgerlichen, liberalen, konservativen zum Faschismus. Da kann ich auch nochmal einen frühen Kommentar empfehlen, der ist natürlich nicht tagesaktuell, aber behandelt übrigens auch Thüringen, damals als mit dem Stimmen der AfD kurz ein FDPler zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, wie braun ist der deutsche Staat. Also da, das ist ein Kommentar, frühes Stück von uns, hätte ich fast gesagt, könnt ihr mal reingucken bei YouTube oder Spotify, wo es so ein bisschen um die Geschichte geht. Ist das eigentlich wirklich was Neues, dass Faschisten in Deutschland irgendwie oder Postfaschisten mitmachen? Was hat es mit der Brandmauer auf sich? Hört mal rein. Genau, aber darüber wollen wir gar nicht schwerpunktmäßig reden, ne? Also diese angebliche Brandmauer. Ja, und ich glaube auch, das ist so eine Frage, ich meine, jetzt gab es ja die große Aufregung, dass die CDU und auch die FDP mit der AfD zusammen, glaube ich, für die Senkung der Gewerbesteuer gestimmt hat und so in Thüringen, und auch da zeigt sich auch sehr schön wieder so dieses, dass die AfD sich da entlarvt irgendwie als Partei des Kapitals und dass sie ja halt schon am Ende auch eine neoliberale Partei ist. Genau, aber auch da ist auch nur eine Frage Zeit aus meiner Sicht, bis bis auch vor allem die CDU in Ostdeutschland, aber auch allgemein, glaube ich, da mit der AfD zusammen die ersten Regierungen zusammen bilden wird. Und dann ist halt die Frage, was heißt das eigentlich für uns? Oder was heißt das konkret für die politischen Bedingungen, ne? Also besteht da die Gefahr sozusagen eines neuen Faschismus oder da haben wir ja viel darüber diskutiert, oder geht es nicht eher in die Richtung wie in Österreich mit der FPÖ, also eine rechtspopulistische Partei, die aber dann an der Macht dann doch nicht wirklich sich grundlegend von ihrer Politik unterscheidet, von anderen bürgerlichen Parteien, die vielleicht irgendwie Ich würde da durchaus vielleicht reaktionärer Politik macht, aber. ein Stück zurückgehen noch und erstmal sagen, dass ich schon glaube, dass man die AfD auch richtig analysieren muss und nicht nur mit irgendwelchen Schablonen, ne, wie man es vielleicht mit kleineren Rechtsparteien, die man kennt, gemacht hat, sondern dass man sehr genau hingucken muss, wer ist da eigentlich am Agieren, welche Flügel sind da eigentlich gerade stark. Also wir haben einmal diesen Höcke-Flügel der AfD, der in Thüringen auch sehr stark ist, wo man wirklich von echten Faschisten sprechen Also nicht kann. nur Thüringen, ne? Man muss auch sagen, Nicht nur in weil Thüringen, nein. der Höcke-Flügel eigentlich die ganze Partei dominiert. Also auch im Vorstand sitzen mittlerweile noch Mehrere junge, Leute. nee, also die Mehrheit ist wirklich gehört dem, also steht dem Höcke-Flügel nahe und Aber es gibt auch tatsächlich mehrere Strategien innerhalb der AfD. Das muss man, glaube ich, auch erstmal klar analysieren. Also ich glaube, es gibt auch einen beträchtlichen Teil in der AfD, der nach wie vor eigentlich hauptsächlich an die Futtertröge der Macht sozusagen kommen möchte, versorgt werden möchte und sich auch hier in diesem System einrichten will. Es nicht unbedingt stürzen will oder so, sondern einrichten will. Aber zu dem, was du eben gesagt hast, irgendwie, wir hatten ja darüber diskutiert neulich, wie gesagt, per Sprachnachricht irgendwie, wo so ein bisschen so die Frage war, naja, ist es eigentlich denkbar, dass beispielsweise eine CDU-AfD-Regierung, wo natürlich auch die Frage ist, wie stark wird die AfD in so einer Regierung Das ist sein? auch eine wichtige Frage, ja. Genau, irgendwann in einigen Jahren. Also ich glaube schon, dass sowas kommen wird. Wahrscheinlich erstmal so Testballons auf kommunaler Ebene, dann gibt es vielleicht irgendwelche Tolerierungen auf dem Land, so Modelle. Und dann wird man irgendwann sagen, ja, es geht nicht anders, wir müssen die jetzt auch mal stellen, die müssen mal zeigen, wir müssen die entlarven. Also diese Rhetorik, ne, in der Realpolitik, wenn das wirklich eine Machtoption ist, halte ich das nicht für ausgeschlossen. Und ich weiß, dass unser Genosse und Freund Fabian Lehr hat in einem Podcast mal die These vertreten, die du, glaube ich, auch nicht unbedingt teilst, und ich bin mir nicht sicher, was davon zu halten ist. Und er hat eigentlich mehr beschrieben, dass ja in Österreich die ÖVP, also die Konservativen dort, sozusagen CDU-Gegenstück, ja mal mit der FPÖ regiert haben und natürlich eine rechtspopulistische, migrantenfeindliche, auch unsoziale Politik gemacht haben, gar keine Frage irgendwie, ne? Also mit allem, was so Rechte zu bieten haben. Dass aber danach ja die ÖVP mit den Grünen regiert hat und eigentlich an den wesentlichen Politikfeldern sich überhaupt nichts geändert hat. Also die Politik, die die Grünen machen, ist als Koalitionspartner ist nicht groß anders als die der FPÖ, wo man, ich meine, das sagt natürlich auch einiges über die Grünen aus, aber man könnte jetzt auch sagen, na, möglicherweise handelt es sich bei der FPÖ, die ja auch einen Faschoflügel hat, ganz eindeutig, auch einen deutschnationalen übrigens. Die ist nochmal ein bisschen anders, keine Frage irgendwie. Aber möglicherweise machen dann im jetzigen Stadium der bürgerlichen Demokratie und dem jetzigen Kräfteverhältnis gibt es vielleicht auch gar kein Interesse an sowas wie einer faschistischen Machtergreifung, sondern dass man solche Kräfte auch ganz gerne mal integriert. Oder wir sehen gerade Meloni in Italien, die natürlich eine unglaublich migrationsfeindliche Politik macht und reaktionäre, auch sozialreaktionäre, ganz massenweiser Sozialabbau gerade. Aber die hat jetzt keinen faschistischen Duce-Staat aufgebaut oder so. Anderes Gegenmodell, das hattest du, glaube ich, benannt, wäre jetzt Ungarn und Polen, ne? Genau, also wo man jetzt nicht unbedingt sagen kann, dass es sich wirklich um einen faschistischen Staat handelt, aber schon mehr als jetzt nur vielleicht eine etwas konservative, reaktionärere Politik, also wo man ja schon sieht, dass dort auch Teile der bürgerlichen Demokratie abgebaut werden, Richtung eines eher rechtsautoritären Systems, ne? Ja, Gewaltenteilung sozusagen, ohne jetzt irgendwie die bürgerliche Demokratie zu glorifizieren. Das machen wir ja nun wirklich nicht, ne? Aber trotzdem muss man schon mal sagen, dass es nochmal einen qualitativen Unterschied macht, was teilweise in diesen Ländern passiert, wo also auch ja, Reste von unabhängiger Justiz ganz schön gleichgeschaltet werden. Ja, also gut, das Wort kann man schon sagen, glaube ich, ne? Zumindest auf Kurs gebracht werden mit so administrativen Tricks. Zumindest die öffentlich-rechtlichen Medien oder auch die privaten mit Gesetzen ziemlich reguliert werden, also in Polen jetzt. Und ja, auch über die Ernennung von Beamten und so versucht wird, ziemlich Einfluss zu nehmen. Und in Ungarn haben wir ein ähnliches Phänomen. Das ist Ja, halt ein anderes also bei Modell. der AfD, ich glaube, es ist noch sehr früh, das wirklich abschließend zu beantworten. Genau, also ich glaube, es wird von vielen Faktoren abhängen, also welcher, also wie die Politik der AfD aussehen könnte, wenn sie wirklich an die Macht kommen könnte. Also einmal, wie stark wird die AfD sozusagen, also welcher Stärke wird sie an der Regierung beteiligt sein? Wird sie nur so ein kleiner Juniorpartner, Anhängsel der CDU oder vielleicht sogar die stärkere Kraft? Das kann ja wirklich auch sein, ne? Wenn sich anguckt, die Sehr viel Wahlumfragen Verschiebung aktuell. gerade, ne? Ja. Genau. Dann auch die dann würde ich auch sagen, also allgemein die gesellschaftlichen Verhältnisse, also wie zugespitzt sie sind, wie polarisiert, auch mit Blick vielleicht auf weitere soziale Verelendungen, also wie autoritär auch der bürgerliche Staat vielleicht ja, zu Repression greifen muss, um vielleicht auch sogar sowas wie soziale Aufstände niederzuschlagen und so. Vielleicht auch sogar ein Comeback der Linken, weiß man nicht, ne? Also vielleicht auch eine linke Kraft, die vielleicht auch wirklich eine Welcher ernstzunehmende. Kraft auch immer, ne? Welcher Kraft auch immer. Ja, ist Ja. natürlich jetzt aktuell sehr spekulativ, aber unter solchen Konstellationen kann ich mir schon vorstellen, dass eine AfD an der Macht nicht nur eine etwas reaktionäre Politik wäre, sondern vielleicht schon wirklich in Richtung eines eher faschistoiden Umbaus des Staates gehen würde. Bei der ganzen Frage finde ich aber auch, oder bei der Debatte finde ich auch manchmal so ein bisschen, was ich auch gefährlich finde, ist, wenn man so Faschismus auch zu sehr gleichsetzt mit dem deutschen Nationalsozialismus und denkt, Faschismus kann, also heißt immer nur Holocaust, Konzentrationslager, Holocaust Holocaust, überträgt, genau. Es gibt ja verschiedene Formen des Faschismus, vielleicht auch so Soft-Versionen, sage ich mal, die dann vielleicht nicht unbedingt KZs bedeuten und Holocaust, aber trotzdem dann ja auch hinauslaufen auf eine weitgehende Zerstörung von liberal-demokratischen Institutionen, von Repressionen, Terror und so weiter, gegen Linke vor allem, ne? Und das halte ich schon für ein Szenario, was ich auf jeden Fall für möglich halte. Bei Fabian Lehr finde ich interessant, er sagt ja zum Beispiel auch, das ist ja nochmal eine andere Frage, er sagt ja, Faschismus sei gar nicht mehr möglich heutzutage in bürgerlichen Demokratien, weil sozusagen die Klassenbasis fehlen würde. Ne? Das war eine große Frage, aber das finde ich auch ein bisschen zu kurz gedacht, weil er meint irgendwie, das Kleinbürgertum sei ja nicht mehr relevant als Klasse, also Kleinunternehmer und Kleinselbstständige und so. Wobei das auch eine klassenanalytische Frage ist, ob er da recht hat, ne? Müssen wir mit ihm vielleicht mal diskutieren. Ja. Genau, wir waren ein anderes Thema, aber das sehe ich auch nicht so. Also ich finde, dass das ein bisschen zu sehr unterschätzt wird teilweise. Aber ja, letzten Ich Endes ist es halt sehr spekulativ und würde da gerne noch einen anderen Punkt betonen. Man muss natürlich aufpassen, dass wenn wir das kritisieren und berechtigt uns gegen die AfD auch aussprechen und vor allem auch immer wieder gegen ihr Sozialprogramm polemisieren, ne? Was man auch deutlich sagen muss, ne? Also das ist eine Partei der Banken und Konzerne, ist ganz klar irgendwie, die vielleicht andere Fraktionen des Kapitals gerade noch vertreten, die momentan nicht so dominierend sind, aber das ist sie, ganz eindeutig. Ja, Partei der Bonzen. Und absolut. Was man aber auch sagen muss, ist, naja, man muss aufpassen, diesen Gegensatz nicht aufzumachen von den irgendwie zwar uns nicht so liebsamen bürgerlich-demokratischen Parteien und der faschistoiden AfD. Ich meine, den reaktionären Staatsumbau, dem haben ja auch SPD und Grüne und FPD und FDP und CDU sowieso betrieben. Also die Militarisierung, den Sozialabbau, aber auch das Abbau demokratischer Rechte, Abschaffung des das läuft. Asylrechts mit den Grünen auch hier auf EU-Ebene und so, ne? Absolut, das läuft jetzt Jahrzehnten mit diesen Parteien. Also da so eine Trennung zu machen, die Festung wollen alle. Europa, dass wirklich einfach ständig tausende Flüchtlinge an den Außengrenzen Europas verrecken, so. Ja. Dann, also manchmal stellt sich schon die Frage, braucht es überhaupt noch eine AfD, um sozusagen diese krasse rassistische Politik umzusetzen, so, ne? Und das geht ja auch so ein bisschen so in Fabian Lehrs Richtung, dass er schon sagt, irgendwie viele der Politiken, die die AfD fordert, werden ja teilweise schon gemacht. Ja, und ich glaube auch die Antwort der CDU jetzt auf steigende AfD-Erfolge ist ja auch, dass sie de facto das Recht auf Asyl, also das Menschenrecht auf Asyl, das individuelle Recht auf Asyl abschaffen will. Das war, glaube ich, eine Forderung. Gab es ja auch schon mal Anfang der 90er, wo übrigens auch die SPD ja beim Asylkompromiss auch zugestimmt hat. Ne? Also eine sehr krasse Verschlechterung für Menschen, die flüchten. Ja, ich meine nur, diese Trennung sollte man nicht zu so stark aufmachen. Das sind schon alles Feinde und ja. Wie sich die AfD entwickelt, gilt es zu beobachten. Ich glaube aber, dass es jetzt so ein linear, kausaler Weg ist, wo dann irgendwann ein Führer am Ende steht, der irgendwie alle linken Parteien verbietet. Das sehe ich momentan jetzt irgendwie nicht. Das heißt aber nicht, dass andere Wege ja nicht auch super gefährlich sind. Und natürlich kann diese Stimmung, die dadurch entsteht und die Repression und Faschos am Staatsapparat auch irgendwann zum physischen Terror gegen Linke, Gewerkschafter und alle Menschen, die nicht ans faschistische Weltbild passen, führen. Das will ich nicht ausschließen, auch nicht verharmlosen. So ist es jetzt nicht gemeint. Ne? Ich glaube nur, man muss es genau analysieren. Ja. Ja, also ich halte jetzt auch nicht, also in den nächsten Jahren jetzt auch die Gefahr des Faschismus oder einer faschistischen Machtübernahme oder eines Umbaus des Staates Richtung Faschismus jetzt auch nicht für akut. Aber ich halte sie auf jeden Fall in den nächsten, zumindest in den nächsten Jahrzehnten für also zumindest für plausibel oder realistisch und möglich. Und finde, dass man da schon auch aufpassen muss, dass man das auch nicht zu sehr unterschätzt. Aber ja, ich meine, also die nächste Frage daran anknüpfend ist ja so ein bisschen, was ja auch dann auch vorkam von einem unserer Zuhörer, die Frage der Krise der Linkspartei und ja. Auch die Frage der ominösen Wagenknecht-Partei, die ja vielleicht bald kommt, ne? Es gibt ja irgendwie einen Treppenwitz der Geschichte, hätte ich jetzt fast gesagt, irgendwie. Also man weiß ja noch nicht viel über diese ominöse Wagenknecht-Partei oder Liste oder Wählervereinigung oder sonst was. Aber es gibt ja Stimmen, die sagen, möglicherweise wäre im Osten Deutschlands so eine Formation die einzige, die die AfD irgendwie schwächen könnte oder so. Kann ich nicht beurteilen, aber ich fand es interessant, dass so darüber diskutiert wird. Was ja übrigens noch lange nicht heißt, dass man als Kommunist jetzt dafür Partei ergreifen sollte oder so. Was die Krise der Linkspartei angeht, also unabhängig jetzt von diesem Flügelkampf muss man, glaube ich, ganz klar sagen, dass die vor Jahren eigentlich schon die Rolle als irgendwie Opposition, die sie ja schon irgendwie waren, also aus unserer Sicht immer irgendwie eine linkssozialdemokratische Opposition, schon irgendwie verloren hat. Also so auch diesen Charakter als Anti-Mainstream-Kraft und irgendwie ja, einfach in sich sehr implodiert ist. Ne? Ja. Ja, und natürlich auch das Problem der Flügelkämpfe, dass die Partei ja von Anfang an sehr viele verschiedene Strömungen irgendwie vereint hat und die ja wirklich in den Grundfragen überhaupt nicht einer Meinung sind. Also da sind Leute, die können genauso bei den Grünen oder bei der SPD sein, so, also vor allem der Reformerflügel, der es gar nicht abwarten kann, mit SPD und Grünen zusammen zu regieren und eigentlich alle Grundsatzpositionen zu NATO, Frieden aufzuweichen, aufzugeben und eigentlich nur eine etwas linkere Sozialdemokratie vielleicht noch nicht mal sein möchte und dann vielleicht schon Kräfte in der Partei, die vielleicht dann doch eher einen weitergehenden Anspruch haben und dann doch auch vielleicht so bei den Grundsatzfragen Regierungsbeteiligung, revolutionärer Bruch und NATO-Verhältnis dann doch linker sind, aber irgendwann sowas bricht natürlich halt auf und vor allem. Also ein Freund und Genosse meinte mal zu mir, dass natürlich diese beiden Flügel, also sagen wir mal Bewegungslinke, Wagenknecht-Flügel, an sich jeweils auch richtige Sachen kritisieren. Ne? Also wenn man sich die Partei Linke anguckt, also dass irgendwie zum Beispiel der Wagenknecht-Flügel ja zu Recht irgendwie dieses Aufgeben friedenspolitischer Positionen zugunsten von vielleicht Pro-NATO-Positionen, die ja teilweise auch schon kommen von Ramelow oder so Waffenlieferungen, ja zu Recht kritisiert und das ja ein Aufweichen also dieser klaren Antikriegshaltung ist oder auch irgendwie Gegnerschaft gegenüber dem deutschen Imperialismus. Wobei man sagen muss, der Wagenknecht-Flügel vertritt jetzt auch keine im marxistischen Sinne anti-imperialistische Position. Also nee, ich will das jetzt auch nicht. Aber trotzdem ist es ja die bessere Position in der Frage, würde ich sagen. An der Stelle jedenfalls. An der Stelle schon, ja. Aber ich glaube, bei anderen Fragen ist die Gefahr schon da. Also ist ja mal wieder dieser Begriff im Raum des Linkskonservatismus. Kann man sich auch die Frage stellen, ob das irgendwie eine gute Beschreibung ist. Aber es ist ja schon so, dass. Also ich glaube zum Beispiel schon, dass diese Partei vielleicht in diesen Fragen linker wäre, aber dann vielleicht bei so gesellschaftspolitischen Fragen, Migration und ja, so kulturellen Fragen, glaube ich, dann deutlich konservativer wäre. Ja. Wie weit konservativ ist jetzt im Vorfeld schwer zu sagen, ist auch die Frage, welche Akteure in der Partei dann noch da mitmachen würden, ne? Also, ja, und der andere Flügel, und der andere Flügel, also den Wagner kritisiert, der will ja wiederum, der wiederum in diesen Fragen vielleicht teilweise moderner ist, ne? Oder irgendwie auch offener für Klimafragen, der macht dann aber manchmal wiederum den Eindruck, als wenn er eigentlich so eine zweite grüne Partei sein möchte, der sich anbiedern will an so NATO-Positionen, ne? Also letztendlich am Ende des Tages. Es gibt viele Zwischenpositionen und das meinte ich mit, die kritisieren durchaus auch Sachen an sich gegenseitig, die vielleicht stimmen, ne? Also so. Aber du wolltest gerade noch was zu dieser Formation Wagenknecht sagen, glaube ich, ne? Also dass noch nicht klar ist, irgendwie wie so eine Formation eigentlich aussehen wird. Also klar ist es auch, beides sind keine revolutionär-marxistischen Organisation und als Kommunist muss man ja mit diesen Kriterien auf diese Formation raufschauen. Ich würde sagen, irgendwie dieses Wagenknecht-Programm liest sich so ein bisschen, also es gibt es ja noch gar nicht, aber auf das, was sie vertritt oder ihr Umfeld, Ja, das ist dann schon irgendwie, Auch die naja. Frage, ja. Ja. Auch so ein bisschen die Frage, wie sieht's aus mit der Abgrenzung zu rechts? Also ich wirklich der Letzte, der jetzt Sahra Wagenknecht irgendwie als Rassistin bezeichnen würde, ist sie auf jeden Fall nicht bei der Kritik, ne, an ihren Äußerungen zu Flüchtlingspolitik und so weiter. Aber ich würde ihr schon verwerfen, dass sie in der Vergangenheit zum Beispiel schon teilweise Äußerungen getätigt hat, die schon darauf abzielten, AfD-Wählerinnen auf jeden Fall irgendwie anzusprechen und dann so ein bisschen auch die Frage, Verhältnis so zu bestimmten Teilen der Querdenkerbewegung, die ja schon wie rechtsoffen sind und so, also wie sehr dieses Milieu vielleicht dann auch in der Partei dann irgendwie aktiv sein wird oder präsent sein wird und was heißt das auch in Bezug auf Ich glaube Abgrenzung ja zu rechts? eher, dass da würde ich übrigens auch wieder Fabian Lehr widersprechen, haben wir schon zweimal gemacht, der hat eine Folge dazu gemacht, dass der Funktionärsapparat von so einer Partei oder Formation eher schon aus der ehemaligen Partei Die Linke sich speisen wird. Und das sind irgendwie eher so diese alten WASGler, Gewerkschafter, vielleicht Leute, die sogar früher mal in der SPD war. Es gibt auch so einen marxistischen Flügel, habe ich den Eindruck. So Post-DKPler und so, ne? Die dann vielleicht so den linken Flügel da bilden würden innerhalb dieser Formation. Das ist alles sehr spekulativ. Aber die Wählerbasis, klar. Also die geht rein ins AfD-Spektrum, wo man ja eigentlich erstmal sagen muss, gut, das an sich, dass man jetzt irgendwie Leute, die der AfD vielleicht wählen, zurückholen möchte, wäre ja nicht falsch. Aber falsch wäre natürlich, wenn man das macht mit Die Frage AfD-Position. ist halt, wie Also macht dann man ist es ja das, ne? eine, ja, genau. Also natürlich dürfen wir nicht irgendwie alle AfD-Wählerinnen, die vorher durchaus vielleicht linke Positionen auch erreichbar waren, einfach mal aufgeben. Die Frage ist halt, wie macht man das? Und ich glaube, das macht man nicht, indem man teilweise versucht, da irgendwie inhaltlich Kompromisse zu machen und vielleicht sogar, ja, also wirklich dann irgendwie antirassistische oder internationalistische Positionen aufzuweichen. Es gibt allerdings, also das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, ihr Programm jetzt ist so ein bisschen innerhalb der Linken immer gewesen, eher eine Gegnerschaft zur Regierungsbeteiligung, jedenfalls im Bund, dieser Anti-NATO-Position, die ja erstmal zumindest besser ist als das, was von anderen teilweise kommt, und irgendwie eine Gegnerschaft gegen Privatisierung, aber auch sehr, ja, klar reformistischer Kurs, der so ein bisschen an so eine, ja, 80er Jahre Sozialdemokratie oder 70er Ah, Jahre Sozialdemokratie so irgendwie. linkssozialdemokratischer Keynesianismus, also starker Ja, Sozialstaat und aber. bisschen auch sehr, sehr nationalstaatlich, vielleicht auch eher für die deutsche Arbeiterklasse und so, ne? Also eher so, ja, das auf jeden Fall. Ja, Und vor allem bei ihr ist ja auch so, dass sie dann zum Beispiel zu der Weile ja auch, also auch dieses Narrativ immer vom guten deutschen Mittelstand, ne, der dann irgendwie sich wehren muss gegen die ausländischen Großkonzerne und so. Da merkt man halt schon, dass da teilweise wirklich so der marxistische Klassenstandpunkt sehr verloren gegangen ist, vielleicht zu so das ist ja schon früher. krass, ne? Sahra Wagenknecht war ja mal, also ich benutze das Wort eigentlich nicht, aber manche würden sagen Stalinistin. So. Die stand ja mal Peter Hacks und Hans-Heinz Holz war einer ihrer Lehrer und war eigentlich eher DKP-nah und hat sich, glaube ich, in der Tradition von Walter Ulbricht gesehen und hat wirklich Hat auch Interviews ganz offen auch als Stalin Kommunistin verteidigt gegeben. und so. Ja. Und das ist dann irgendwann in den 10er Jahren so gekippt, aber es ist eine andere Geschichte. Was ich an der Debatte allerdings interessant finde eigentlich, ohne da jetzt zu tief in diese Linkspartei-Sachen reinzugehen, ich finde schon immer so ein bisschen lächerlich, von wem sie so teilweise kritisiert wird. Und das muss man klar zurückweisen. Also teilweise wird ja Wagenknecht kritisiert von Leuten, die in der Landesregierung sind, wo also auch Flüchtlinge abgeschoben werden, ne? Also die Ja. Abschiebepolitik machen, die privatisieren. Und die kritisieren Wagenknecht dann wegen ihrer Flüchtlingspolitik. Und Wagenknecht hat ja noch nie irgendeinen Flüchtling abgeschoben. Also, ich würde Ja, nicht bestreiten, dass sie es vielleicht machen würde, wenn sie regieren würde. Also, das sage ich dazu. Aber trotzdem ist es super verlogen. Also, wenn zum Beispiel Bodo Ramelow, ja, eigentlich wie ein rechter Sozialdemokrat agiert und auch Waffenlieferung für die Ukraine fordert und die Wehrpflicht wieder Auto einführen Wehrpflicht möchte. wieder einführen möchte, sagt Wagenknecht, kritisiert, dass sie keine echte Linke mehr ist, dabei ist er sogar rechts von ihr, eindeutig, finde ich, in diesen Fragen jedenfalls, ja. Ja, deswegen ist es bei mir auch so, dass ich mich sehr oft bei solchen Debatten bei Wagenknecht dann so sehr schön wiederfinde, in so einer richtig komischen Position, dass ich dann so wahrgenommen werde, als ob ich irgendwie voll der Wagenknecht-Fan wäre und Wagenknecht voll verteidige. Dabei ist es eigentlich so, dass meistens ihre Kritikerinnen einfach nur schlimmer sind Finde ich auch. und man dann dadurch so ganz komisch in eine komische Rolle kommt. dann Also es gilt jetzt vielleicht nicht für die marxistische Debatte. Es gibt also nicht wie rote Gruppen jetzt über Wagenknecht reden. Aber innerhalb der Linkspartei habe ich fast immer das Gefühl, dass die Kritiker von ihr fast schlimmer sind als, also eigentlich immer schlimmer sind und so, ne? Ja. Das stimmt. Vielleicht noch die Frage, was heißt denn das eigentlich für Kommunisten? Also sehr spekulativ irgendwie. Also ich meine, je nachdem, wo man sich verortet, aber Kommunisten machen ja durchaus Bündnisse mit linken Sozialdemokraten, wenn es die noch gibt. Also was weiß ich, in sozialen Fragen, gegen Preiserhöhung oder gegen Krieg und so weiter. Ist es vorstellbar, mit solchen Kräften zusammenzuarbeiten? Oder kann man das jetzt noch nicht sagen? Ja, also ich finde es gerade wirklich, wirklich sehr schwierig und spekulativ, weil man wirklich nicht weiß, wie die Partei aufgestellt sein wird und welche Kräfte da mitmischen werden und so. Also ich würde jetzt sagen, tendenziell ja, auf jeden Fall Zusammenarbeit kann ich mir sicherlich vorstellen. Aber ich glaube, am Ende des Tages kommt da einfach nur eine andere Form von Reformismus bei raus. Also vielleicht in manchen Fragen eine linkere Form des Reformismus, in anderen Fragen eher eine rechtere Form. Und ich glaube, am Ende des Tages sollte man sich auch keine großen Illusionen machen, weil das sich leider auch so ein bisschen unter manchen Kommunistinnen, dass da schon auf Wagenknecht so ein bisschen verklärt wird und sehr viel Hoffnung reingesteckt das wird, auch, irgendwie ne? in dieser Partei, auch so in DKP-Kreisen und so. Und da würde ich das auf jeden Fall ein bisschen bremsen wollen. Also und glaubst du, dass die Rest, jetzt bin ich ein bisschen schnell, sorry, glaubst du, dass die Rest-Linkspartei überleben können? Also ist das realistisch? Ja, das ist auch eine spannende Frage, ne? Also was bleibt da noch übrig und hat sie überhaupt irgendwie eine Relevanz oder welche Teile der Wählerinschaft kann so eine Linkspartei überhaupt noch erreichen? Ich glaube, dass das wahrscheinlich regional sehr unterschiedlich sein wird. Also ich glaube zum Beispiel in manchen Bundesländern oder Regionen oder Städten, wo sie schon etwas verankerter ist, Berlin zum Beispiel vielleicht oder so, dass sie vielleicht schon durchaus dann auch länger überleben wird. Das kann ich mir schon vorstellen, aber dann eher so regional unterschiedlich, glaube ich. Ich glaube nicht, kommunalpolitisch, dass sie, ne? Genau, also ich glaube nicht, dass die Linkspartei jetzt in den nächsten Jahren komplett einfach von der Bildfläche verschwinden wird. Ich glaube, dass es eher regional sehr unterschiedlich sein wird. Und ich kann mir sogar vorstellen, in manchen Städten, dass es vielleicht sogar eine Zusammenarbeit geben wird zwischen der Wagenknecht-Partei und Linkspartei, so je nachdem. Langfristig bestimmt, ja. Kann mir auch vorstellen. Also ich glaube, es wird eine ganz komische, verwirrende Konstellation sein, je nach Bundesland und Stadt und so. Aber wie gesagt, alles noch sehr spekulativ, trotzdem spannend und interessant, wie es da weitergeht. Eine Sache vielleicht noch dazu, es gibt ja auch in der Linken, auch wenn die sehr schwach sind, noch so einen dritten Pol, ne? Antikapitalistische Linke, das sind häufig so Trotzkisten oder sogar noch Marxisten irgendwie. Mhm. Ich glaube tatsächlich, obwohl die natürlich auch immer sehr, sehr klar Wagenknecht kritisieren und oft auch zu Recht, ne, dass die tatsächlich in einer Linkspartei ohne dieses Wagenknecht-Lager, die ja zum Beispiel eine Anti-NATO-Position einnehmen, vielleicht sogar geschwächt sind, also sehr isoliert sind, dass sie eigentlich, dass eigentlich dann nur noch so Parteirechte gibt oder Leute, die so eine etwas linkere grüne Partei haben wollen und ganz, ganz dezimierte, isolierte Marxisten vereinzelt. Also ich meine, ich halte es sowieso nicht für eine gute Idee, als Marxisten der Linken zu sein, aber es ist ein anderes Thema, schon ein paar Mal durchdekliniert irgendwie. Und ich glaube, dass die tatsächlich sogar noch schwächer sind als vorher, obwohl die ja eigentlich gar nichts mit Wagenknecht am Hut haben. Also das ist ein bisschen eine paradoxe Geschichte eigentlich. Also meine Vermutung ist auch, dass am Ende eine deutlich rechtere Linkspartei dann irgendwie rauskommt, weil dann die Reformer und die Parteirechten dann eigentlich kaum noch irgendwie großen Widerstand haben werden. Ich finde es aber auch da interessant, bei manchen Trotzkistinnen, die ja in der Linkspartei so Interessismus betreiben, gibt es ja auch gerade sehr heftige Debatten, ob das noch Sinn macht, bisschen zur Spaltung, Marx 1,20 zum Beispiel, habe ich bekommen, dass da jetzt auch gerade irgendwie ein Streit eskaliert ist. In der SAV wird debattiert, glaube ich jedenfalls. Also wir haben überall so Zerfallserscheinungen. Es gibt natürlich auch, um jetzt mal ein bisschen materialistisch zu argumentieren, so, es ist natürlich so ein ganzer Apparat entstanden es gibt so eine Funktionärsschicht, ne? Also Leute, die von der Rosa-Luxemburg-Stiftung leben, die Jobs haben über die Kommunalpolitik oder irgendwelchen Landtags- oder Bundestagsabgeordnetenbüros arbeiten. Und die haben natürlich ein materielles Interesse daran, dass die Linkspartei erhalten bleibt. Und das ist ein bestimmtes Bewusstsein, ne? Ich glaube, die Leute glauben sich das zum Teil auch, ihre Argumente dann auch, die so erbittert kämpfen dafür, dass die Linke erhalten bleibt. Und die machen das teilweise einfach aus ganz privat-materialistischen Erwägungen. Also, es ist wirklich so eine Bürokratenschicht, die davon lebt und die wirklich ein soziales Problem hat, worüber man mich auch gar nicht lustig machen möchte, ne? Es gibt auch viele prekäre Akademiker oder so, die Ja. halt da arbeiten. Aber ich glaube, das verklärt, wenn man sich selber als irgendwie Sozialist oder Marxist bezeichnet, manchmal auch die Sicht und die Analyse. Also, dass solche Leute gar nicht mehr klar analysieren, ist es eigentlich wirklich gut, dass wir hier dieser reformistischen Partei arbeiten oder geht es mir um mein Privatinteresse? Und gerade Trotzkisten sollten das ja eigentlich besser wissen mit ihrer Bürokratiekritik oder so. Aber auch da gibt es so Tendenzen, die Linke bis aufs Blut zu verteidigen und dieses Argument, die Mit den geben uns Geldern auch, Räume, ne? Genau, die mit geben den. uns Räume und Infrastruktur. Was ich albern finde, aber das könnte man an anderer Stelle mal ausführen, irgendwie. Ich glaube, Ja, sonst ist es bald erledigt. da kommen auf jeden Fall sehr viele wichtige Fragen auf, glaube ich, was es eigentlich für uns konkret bedeutet, auch wenn die Linkspartei nicht mehr da ist. Ob das jetzt wirklich nur von Nachteil ist. Also So schlimm, ja. ich glaube schon, dass kurzfristig auch einiges wegbrechen wird, also auch so an linken Strukturen, weil vieles davon abhängt. Aber das ist gleichzeitig ein Problem, dass so vieles davon Genau, abhängt, weil ne? man sich auch Ja. da die Frage stellen muss, ob diese Abhängigkeit von Geldern der Linkspartei, die ja dann auch oft vom Staat kommen, ne, vom bürgerlichen Staat, wo ja dann Ja. auch eine Funktion dahinter steckt, eben linke Kräfte zu Integrieren. Ja. integrieren, harmlos zu machen, einzuhegen, ob das nicht wirklich ein Problem ist langfristig, wenn ja, man so abhängig ist von der Kohle des Staates. Ja, genau, das sind so Fragen. Und auch allgemeine Fragen, die wir, glaube ich, auch mal in der Folge behandeln sollten, das haben wir bisher irgendwie nie so richtig konkret behandelt, finde ich, ist so die Parteifrage. Also es finden ja auch Debatten statt unter den Kommunistinnen, ob wir nicht eine neue kommunistische Partei brauchen. Was heißt das eigentlich konkret? Wie kommen Ich wir bin da hin und dafür. so? Ja, ich bin auch dafür, aber die Frage ist ja, wie kommen wir da Na hin und dann. so? Und ist es irgendwie, was heißt das eigentlich konkret? Und welche Schritte müssen gegangen werden? Und genau, das finde ich immer interessant, wenn wir da vielleicht nochmal Die in einer anderen Parteifrage, Folge darüber ja. mal reden könnten. Sollten wir eine Folge machen, die Parteifrage, auf jeden Fall. Ja. Gut, wir verlassen mal, wir haben jetzt irgendwie erstaunlich offen, das machen wir ja nicht so viel über so Linkspartei und Interna und so geredet. Aber ist ja auch nicht ganz unentscheidend, ne? So. Ja. Also wir waren jedenfalls eine marxistische Position und begeben uns jetzt nicht in diese Grabenkämpfe der Partei Die Linke, also um das auch mal klarzustellen. Also wir sind da jetzt nicht der Meinung, man soll Cheerleader für irgendeinen Flügel werden oder so jetzt. Ja, wobei wir ja schon auch in Ja. vielen Folgen, glaube ich, auch sehr deutlich gemacht haben, wo wir da stehen und Ja, aber es gibt immer neue Hörerinnen, also insofern, ja. ja. Ja, ich sehe Okay. gerade, dass wir eigentlich noch so ein bisschen über das Thema Aiwanger reden wollten, aber ich glaube, das erledigt das. So, können wir machen, kurz vielleicht. Passt vielleicht auch dazu. Ich guck mal kurz, ob noch was reingekommen ist, vielleicht. Ja, schau mal. Ist ja jetzt kein Nee. Livestream oder so, aber kann ja trotzdem sein, Nee. dass irgendwie. Trotzdem kann es ja sein, irgendwie. Neue Follower, aber jetzt nichts reingekommen. Okay. Naja, da geht es ein bisschen um die Landtagswahlen in Bayern, ne? Also Causa Aiwanger haben, glaube ich, die meisten mitbekommen, dass der Kandidat der Freien Wähler, wie jetzt gerade rauskommt, als Jugendlicher vor, weiß ich nicht, 40 Jahren oder so, ein antisemitisches Flugblatt verfasst hat. Und der ist, glaube ich, auch Wirtschaftsminister, ne, Der aktuell ist auch in Bayern, Wirtschaftsminister in oder Bayern. der CSU. Freie Wähler, eine sehr kleinbürgerliche, reaktionäre, ja, liberal-konservative, manchmal auch rechtspopulistische Partei in Bayern. Ja, und diese Flugblatt-Affäre hat in Folge eigentlich eher dazu geführt, finde ich, dass Aiwanger sich so ein bisschen als so ein Anti-Mainstream, also ich werde von linken Journalisten in einer Hetzkampagne verfolgt, so, und Ja. die Umfrageergebnisse der Freien Wähler jetzt massiv steigen. Also ihm hat das eigentlich genützt, diese ganze Affäre. Und vielleicht ist jetzt gar nicht so wichtig, was mit der Bayernwahl ist, und das will ich jetzt gar nicht so vertiefen. Also gut, glaube ich auch nicht, ne? Also was da jetzt genau die Themen sind oder so. Ja, und es ist auch gar nicht darum, jetzt irgendwie Aiwanger zu verteidigen, zu sagen, Nee. dass das alles nur eine böse links-grüne Hetzkampagne ist gegen ihn und dass wir ihn Ja. deswegen jetzt cool finden oder so. Aber genau, da sieht man ja so ein bisschen. Auch vielleicht, wo sich dann auch die Stärke von so rechten Kräften dann auch, wo das herkommt, also eben dieses Image als rebellische Anti-Mainstream-Partei, das Und ist, glaube das ich, kriegen auch. die verdammt Ja. gut hin. Ja, Ich meine, ja. man sieht es ja auch, ich glaube, man spricht in Großbritannien immer, ich bin mir nicht ganz sicher, aber sprach man jedenfalls mal über Labour von der Opposition ihrer Majestät. Also nach dem Motto, sozusagen die Systemopposition. Also es gibt sowas wie eine Opposition, die auch ihre Rolle spielt. Und ein bisschen, finde ich, hat sich die Partei Die Linke, um jetzt wieder über das zu reden, auch so dazu entwickelt. Das merkt man manchmal in Bundestagsdebatten, die dann auch auftreten wie eine Partei, die das stört, wenn die Geschäftsordnung nicht eingehalten wird. Dabei wäre ja die Aufgabe einer, also revolutionären Organisation im Parlament vielleicht auch Radau zu machen. Und die AfD zum Beispiel schafft es ziemlich gut, finde ich, sich so als ja, die Partei zu inszenieren, die gegen die da oben, gegen das Kartell, die alle zusammenhalten und so. Und ich finde, dass teilweise gerade so von linksliberaler Seite, von bürgerlicher Seite, das denen so wahnsinnig einfach gemacht wird. Denen so wahnsinnig. Und ich bin auch erstaunt, wie gut das verfängt. Und man muss auch mal, darf jetzt auch nicht irgendwie alle Leute, die darauf reinfallen, jetzt irgendwie in Schutz nehmen oder so. Aber es ist heftig, wie es den Rechten gelungen ist, sich so als die Opposition, also Ja, dass sie teilweise sie so. haben uns sozusagen ja wirklich den Protest genommen oder diesen Oppositionscharakter. Ja, und das liegt daran, dass das auch die linksliberalen Kräfte auch hineinwirken, finde ich, bis in unsere Kreise. Also das ist sowas wie Staatskritik oder Medienkritik oder so Sätze wie, sie wollen ein anderes System. Ne? Also in so Dokus. So, also nicht so Doku, in Dokus. Ja, klar. So, dass das, also die so eigentlich sogar aus dem linksliberalen Milieu kommen, so solche Dokus, wo vollkommen klar ist, na klar, wer gegen den Staat ist, wer die Medien kritisiert, wer ein anderes System will, der muss ja irgendwas Rechtes wollen. Also ich habe sogar das Gefühl, dass für viele Leute, ja, das Linkeste, was man sich vorstellen kann, ist irgendwie den Status quo zu erhalten oder so. Also irgendwie, und damit, dass es nicht noch rechter wird und so weiter. Und die Rechten haben es wirklich gut geschafft. Und ich glaube, man muss sich da auch seine Begriffe zurückholen und die Kritik zurückholen und sich auch nicht alle rebellischen Codes klauen lassen. So. Und natürlich aufklärerisch sein, weil die Rechten sind natürlich anti-aufklärerisch. So, Ja, und es ist auf wenn jeden die Fall immer auch ein verklären. Warnzeichen. Ich glaube, also wirklich eins, man merkt, glaube ich, dass man irgendwie verkackt hat, wenn Christian Lindner einen in Interviews verteidigt und sagt, dass man sozusagen, also hat er irgendwie gesagt, sinngemäß so die Linkspartei über die Wählerinnen in Ostdeutschland, glaube ich. Dass die Leute lieber die Linkspartei wählen sollen als die AfD, sozusagen, weil das kleinere Genau. Übel ist, in Anführungsstrichen, ne? Und Ja. das ist nie ein gutes Zeichen, wenn Neoliberale sozusagen eine Wahlempfehlung geben. Also eigentlich ist es besser, wenn der Feind uns in den dunkelsten Farben malt. Also darauf sollte man eigentlich, das sollte man als Kompliment sehen, also sozusagen zwischen sich und dem Gegner einen klaren Trennstrich ziehen. Das ist schon richtig. So. Ja, soweit dazu. Der Ei war mal der Hubert. Ja, wir hatten ansonsten auch noch eine sehr. War ja gerade in Bayern, ne? Da hing überall Eiwanger an den Laternen und das habe ich auch nur mit ein paar Maß Bier vertragen, dieses Gesicht zu blicken. Das ist Ah ja, furchtbar. du warst ja in Bayern, stimmt, Ja, ja. München. War interessant. Ich war in einer Bar, die hieß Prigozhin. Aber die war nicht nach Prigozhin benannt, sondern nach irgendeinem Chemiker. Okay. Na gut. Ja, was noch? Ja, dann kam noch eine sehr. Sehr, wie soll ich sagen, eine witzige Frage rein. Ich meine, das ist ja eigentlich klar, wie wir das verstehen, so, aber es kam, glaube ich, die Frage rein, was halten wir von Antideutschen? Ja, Paddy, was hältst du von Antideutschen? Ja, ich glaube, das kann man ziemlich kurz machen, dass Antideutsche auf jeden Fall alles Hurensöhne sind und keine Linken sind. Ich glaube, das kann man, glaube ich, jetzt kurz abhaken, so, und das ist, glaube ich, auch klar geworden, dass wir nicht viel von Antideutschen halten. Ich glaube, das reicht. Andererseits muss ich auch da sagen, mittlerweile, dass ich das Gefühl habe, dass doch die Relevanz so ein bisschen Von abgenommen hat Antideutschen von hat denen. nachgelassen, ja. Ja, auch bei der ganzen Debatte über die Politik in Israel oder die ganzen Debatten um Israel und Umgang mit Palästinensern, dass da jetzt auch, glaube ich, ich meine, es ist ja mittlerweile gar nicht mehr zu leugnen, der Rechtsruck der israelischen Politik und so, dass selbst Antideutsche da einfach Ja, ich erlebe es auch nicht mehr sich. so stark, ja. Ja. Aber klar, diese Argumente und aber gut, ich finde, wir sollten hier nicht mehr Ehre. Ich finde, deine Analyse war am Anfang war treffend und dabei könnte man es auch stehen lassen. Wir sollten denen nicht mehr Sendezeit und Raum geben. Ja. Außer vielleicht auch der Hinweis, dass viele Antideutsche im Ukraine-Krieg ja plötzlich die, also deutsch-imperialistischen Positionen einnehmen, die man sich vorstellen konnte. Also das waren ja die immer vor dem Vierten Reich gewarnt haben. Und jetzt hat man das Gefühl, man hat es mit irgendwelchen Lanzern zu tun, die irgendwie es gar nicht erwarten können, dass das irgendwelche, ja, Ukrainer im Interesse der westlichen Freiheit Ja, sterben genau, und auch übersehen. also bei Debatten über Ja. Israel dann wirklich jede kleinste Kritik als antisemitisch diskreditieren und dann aber, wenn es um Neonazi-Regimenter geht, in der ukrainischen Armee dann alles in Schutz nehmen und wirklich ukrainische Faschisten verharmlosen. Also, ich habe mich gerade gefragt, ob man nicht auch mal einen Namen nennen sollte, aber ich weiß gar nicht, ob es ein antideutscher ist. Nee, wir lassen es. Okay. Du weißt, wen ich meine. Ja, ich glaube, das muss jetzt auch nicht sein. War mal in Leas Podcast, schönes Video. Eine Szene ist besonders toll. Naja, gut. Ihr könnt jetzt raten. Wer es weiß, schreibt es in die Kommentare und kriegt von mir ein Bier ausgegeben, wenn ich ihn sehe. So, dann geht's weiter. Was haben wir denn noch auf der Liste? Mir fällt gerade noch was ein. War eigentlich demnächst interessanter Termin in Hamburg? Du wolltest mich doch besuchen, ne? Ja, genau. Ist auch wieder Zeit, dass ich dich besuche. Ist ja... wir sehen uns ja nicht so oft, leider. Also, wir wohnen ja nicht in einer Stadt, deswegen sind die gemeinsamen Termine dann immer sehr selten im Jahr, aber das ist einer der wenigen Termine, wo ich dann da bin. Genau, jetzt am 30.09. bin ich da in Hamburg wegen der Aufstandskonferenz im Lütje Lütt. Das ist ja vom Lütje Lütt organisiert, ich glaube, die Räumlichkeiten organisiert. Genau, also das ist ein linkes Kulturzentrum. Genau, wir haben schon mal darüber berichtet. Und diese Konferenz hat ein umfassendes Programm eigentlich. Also Aufstandskonferenz, nicht weil gerade ein Aufstand ist, leider nicht, sondern das behandelt den Hamburger Aufstand. Ich weiß nicht, ob du ein, zwei Sätze dazu sagen möchtest. Warum fragst du eigentlich über mich so? Weil ich ein Arsch bin. Du bist ein faules Stück Scheiße, Alter. Immer soll ich das so weit übernehmen hier mit der Vorstellung von komplexen... Nein, du bist einfach historisch viel bewanderter, Pedi. Das kann ich gar nicht leisten, was du an Kapazität... Du bist doch aus Hamburg. Ich dachte, du gehst ja viel also aus. Vor 100 Jahren gab es den Versuch der KPD, einen bewaffneten Aufstand sozusagen zu initiieren. Der war auch koordiniert mit anderen Kräften. Umstrittene Geschichte auch an der Bewegung der Kommunisten. Was man dazu sagen kann, ist jedenfalls, dass der Aufstand letztendlich gescheitert ist. Gibt übrigens in den Thälmann-Filmen, wird das übrigens sehr schön dargestellt. Auf jeden Fall ein interessantes historisches Ereignis. Und da es jetzt 100 Jahre her ist und wir hier in Hamburg sind, also ich jedenfalls und die Leute, die die Konferenz machen, haben sich einige Genossinnen gedacht, man könnte das mal zum Anlass nehmen, um über die Frage, wo bleibt der Aufstand eigentlich heute, zu debattieren. Und es ist wirklich ein sehr interessantes Programm. Ich lese noch mal ein bisschen vor, was da vorkommt. Also es wird ein Podium zu Krieg, Kultur und Propaganda geben, zu revolutionären Feminismus, zu Klimabewegung und politischen Streik, Klassenbewusstsein und Antifaschismus. Ich glaube, man kann auch mit einigen prominenten Gästen, also sogar sehr prominenten Gästen irgendwie rechnen. Und damit meinen wir jetzt nicht uns. Nee, wobei ich auch wahrscheinlich auf dem Abschlusspodium sein werde. Genau, also ich bin jetzt nicht sehr prominent, aber ich bin auf dem Abschlusspodium. Es lohnt sich aber vor allem inhaltlich. Auch eine Debatte zur DDR ist wohl geplant und so weiter, zu Kurdistan. Also wirklich sehr, sehr interessant. Ich glaube, es wird ein spannender Tag. Ich freue mich echt drauf. Mhm. Und genau, wir werden dazu euch jetzt mal einen kleinen Spot einspielen. Am 30. September und am 1. Oktober veranstaltet der Stadtteil- und Kulturladen Lütje Lütt zum 100. Jubiläum des Hamburger Aufstands die Wo bleibt der Aufstand-Konferenz und eine Gedenk- und Kulturveranstaltung in Hamburg. Im Oktober 1923 fand der Kampf der Hamburger ArbeiterInnen seinen Höhepunkt im Hamburger Aufstand. Organisiert durch die KPD wurden Polizeiwachen besetzt, Barrikaden gebaut. 3 Tage hielten die Kämpfenden der Übermacht an Polizei und Reichswehr stand. Doch der revolutionäre Funke sprang nicht auf das restliche Land über und die Revolution blieb aus. Heute stellen wir uns die Frage, wo bleibt der Aufstand? Auf der gleichnamigen Konferenz sprechen wir über den politischen Streik, revolutionären Feminismus, klassenbewussten Antifaschismus und über Erfahrungen realer Aufstände aus der jüngsten Vergangenheit und daraus resultierenden revolutionären Strategien. Das und vieles mehr könnt ihr am 30.09. auf der Aufstandskonferenz und am 1.10. auf der Kultur- und Gedenkveranstaltung sehen. Weitere Infos bekommt ihr auf der Website www.aufstandskonferenz.de oder auf der Instagram-Seite vom Lütje Lütt. Ja, das war interessant. Wie gesagt, ihr könnt noch mal gucken auf der Website, die genannt wurde. Wir werden das auch verlinken und ja, vielleicht sehen wir uns ja da. Vielleicht noch dazu noch ein paar Worte. Wir sind ja Medienpartner. Wir sind Medienpartner. Und wir zeichnen auch Vorträge auf und werden auf jeden Fall auch welche davon hochladen. Also falls ihr es nicht schaffen solltet, was ja schade wäre, ihr könnt auf jeden Fall einige Vorträge dann nachher nochmal bei uns dann im Anschluss dann hören. Genau, wir und die junge Welt sind Medienpartner und wir versuchen die besten Vorträge oder die wir als am interessantesten finden aufzuzeichnen und bringen das dann und genau. Aber kommen lohnt sich, glaube ich. Also wer wie in Hamburg und Umgebung ist oder das dahin schafft, der sollte das an dem Tag machen. Ja, und vielleicht kann man auch irgendwie sich da mal kennenlernen, vielleicht mal quatschen, wenn ihr uns mal kennenlernen wollt oder so. Das wird jetzt kein offizielles Community-Treffen oder sowas, aber ja, vielleicht Ja. sieht man sich ja und dann kann man ja ein bisschen quatschen und Bierchen trinken oder so. Genau. Das machen wir. Ja, haben wir hier noch was auf der Liste? Ich sehe noch was. Ja, genau. Auch eine Frage, die jetzt sehr abweicht von den vorherigen Fragen, aber die ich eigentlich ganz interessant fand. Die Frage, warum haben wir bisher eigentlich die MLPD nicht eingeladen? Ach Und so. da fällt auch so ein bisschen übergeordnet die Frage, ja, ob wir da nicht irgendwie so vielleicht so einen blinden Fleck haben bei bestimmten Strömungen oder so. Zum Beispiel so die maoistische Ecke, sage ich mal, ne? Ja, Also die waren nicht ohne. so viel vertreten bis jetzt, ne? Nicht so viel vertreten. Genau, Wir hatten genau. schon Leute, aber Ja. nicht oft. Also ohne jetzt da jetzt vielleicht zu sehr jetzt irgendwie die Partei zu bewerten oder jetzt unsere Meinung zu sehr da irgendwie deutlich zu machen, würde ich sagen, dass es zum einen damit zusammenhängt, glaube ich, dass wir das da nicht mal bösartig ist oder so. Es ist jetzt nicht irgendwie geplant, dass wir da jetzt eine bestimmte Strömung irgendwie ausgrenzen wollen oder so. Aber einfach auch der Tatsache geschuldet, dass wir zum Beispiel einfach mehr Kontakte haben, vielleicht in manche Strömungen oder Organisationen, Parteien und da so dann einfach der Kontakt dann sehr schnell hergestellt ist für Folgen und Einladungen. Aber ich würde schon sagen, dass die Frage nicht unberechtigt ist, ob wir da nicht einen blinden Fleck haben, vielleicht auch. Und würde da auch vielleicht ein bisschen Besserung geloben, in Zukunft da vielleicht das mehr zu berücksichtigen. Ja, solche Rückmeldungen helfen ja. Also natürlich irgendwie als Podcaster haben wir auch unsere politische Sozialisation und die schlägt sich nieder in der Auswahl der Gäste. Andererseits versuchen wir schon die Debatte innerhalb der marxistischen Linken sozusagen zu befeuern und da gehören natürlich Maoisten auch dazu. Auch wenn ich persönlich kein Maoist bin und auch kein Mao-Experte oder so, aber das kann ja ein Grund mehr sein, auch mit den Genossinnen mal ein bisschen mehr in den Diskurs zu treten. Kleine Schwierigkeit ist vielleicht, dass es sehr viele Gruppen gibt und da muss man natürlich wieder gucken, wen lädt man da ein, aber ich glaube, da ist einiges möglich. Also kann gut sein, dass wir auch mal die MPD einladen. So. Wenn sich das auch thematisch anbietet, natürlich. Ne? Also Genau, nicht nur es muss einfach natürlich so. thematisch passen. So. Ja, Genau. Jo. daran anschließend auch eine spannende Frage. Was denkt die MPD eigentlich über Nordkorea? Nein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurden wir gefragt. Das ist eigentlich keine Frage, aber wahrscheinlich als Frage gemeint. Nordkorea, sozialistischer Staat oder nur Wolf im Schafpelz? Finde ich so ein bisschen wie so eine mittelmäßige Überschrift von so einem Artikel. Also, Ja, nein, nein, wir wollen niemandem zu nahe treten. Gemeint ist wäre wahrscheinlich. wär auch vielleicht eine gute gutes Clickbait, guter Clickbait-Titel für unsere Folge. Jong-un. Ja, genau. Also ich muss Irgendwelche. zu dem Thema sagen, um kurz vielleicht ein bisschen ernsthaft zu antworten. Eine Schwierigkeit finde ich ist beim Thema Nordkorea, dass es natürlich die ideale Projektionsfläche ist, weil vieles ja wirklich ein bisschen, also aus unserer Sicht ein bisschen absurd anmutet. Die Ästhetik, die Art und Weise der Propaganda. Und dann kommt die starke Verschlossenheit dieses Systems hinzu, ne? Dass ich das Gefühl habe, das ist die ideale Projektionsfläche für alle mögliche antikommunistische Propaganda. Und ich glaube, dass vieles, was über Nordkorea berichtet und gesendet und geschrieben wird, auch Bullshit ist. Also ohne da irgendwas verteidigen zu wollen oder so, aber Ja. es wäre schon interessant, mal auf der Grundlage von Fakten das System zu kritisieren. Also Ja, von es ist. dem, Ja, es gibt auch ja. ganz spannende Dokumentationen. Ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf, aber es. Have Fun in Pyongyang. Kennst du Genau. die? Ja, ich glaube, die habe ich auch gesehen. Da Auch geht es von auch. auf Arte ausnahmsweise immer ganz gut. Genau. Das ist sehr interessant, weil es auch viel um die Frage geht, zum Beispiel, wo kommen die meisten dieser Informationen eigentlich her, die dann später verarbeitet werden, verwurstet werden in Boulevard. Medien oder allgemein bürgerlichen Medien über Nordkorea. Immer so Sachen wie zum Beispiel, ja, hier ist der Onkel oder irgendein Parteikader wurde von Hunden zerfressen oder. Oder mit einer, wie war das mit einer, kann die Waffen nicht auseinanderhalten, war nie bei der Bundeswehr, ne? Der Flak, meinst du? Mit einer, ja, dass Ja, sein Onkel mit einer Flak erschossen hätte oder so und dann, und dann Schwachsinn. tauchen, dann tauchen die Leute halt nach einer Woche wieder auf und keiner Ja, schreibt mehr ja. darüber, solche Sachen, ne? Oder auch absurd, ich habe ja gelesen, dass angeblich Nordkorea, dass Männern irgendwie nur drei oder vier Frisuren vorgeschrieben sind. Also nur Frisuren, die Stimmt auch auch nicht, ne? Kim Jong-un Ja. angeblich irgendwie trägt. Und dann sind da auch mal so Journalisten da mal irgendwie in Nordkorea gewesen, haben sich dort Haarschnitt schneiden lassen und konnten sich einfach alles aussuchen, was sie wollen. Also wie auch Frisuren hier im Westen und so. Ja, so ein Blödsinn halt. Und da habe ich dann, ich weiß nicht, ob das in der Doku war, aber. Ich habe auf jeden Fall mal gelesen oder in meiner Doku gesehen, dass Viele Informationen kommen dann auch von Leuten, die sozusagen aus Nordkorea dann flüchten nach Südkorea und dann teilweise auch vom südkoreanischen Geheimdienst dann irgendwie angeworben werden. Und dann bauschen die teilweise sehr stark dann auch ihre Geschichten auf, um dann sich als nützlich irgendwie darzustellen oder dann auch medial dann irgendwie Aufmerksamkeit zu pushen oder halt Aufmerksamkeit zu erlangen. Es gab zum Beispiel auch eine Dokumentation, die auch in Arte lief vor ein paar Jahren. Da ging es um angebliche Straflager, Gefängnis, Arbeitslager und so. Und ich will gar nicht sagen, dass das gar nicht gibt, ne? Also das will ich gar nicht komplett schönreden, dass da nicht vielleicht wirklich, dass da teilweise schlimme Umstände herrschen. Aber es gab da zum Beispiel eine Dokumentation, wo angeblich eine ehemalige Insassen oder Insasse, ich weiß nicht, was für ein Geschlecht das war, wo eine Doku gedreht wurde, wo es vor allem diese Person ging, die dann berichtet hat, angeblich von ihren Erfahrungen. Und danach, nach ein paar Jahren, hat sie selber zugegeben, dass das meiste davon einfach gelogen war, zum Beispiel. Ne? Es gibt auch diese ganz bekannte Dissidente, die allen möglichen irgendwie Quatsch erzählt. Zum Beispiel im US-Fernsehen ist mal einer aufgedreht. Das ist auch so ein Meme mittlerweile, vielleicht kennst du das, wo eine nordkoreanische Dissidentin irgendwie erzählt, ja, manchmal konnte es passieren, dass der Zug, die Eisenbahn sozusagen irgendwie ausfiel und dann mussten wir hinten anschieben. So, und dann haben die mal ausgerechnet, ob das eigentlich möglich wäre, physisch eine Eisenbahn mit Menschenkraft anzuschieben. Das geht gar nicht. Ja, also irgendwie. Also, damit meinen wir jetzt übrigens nicht, weil das klang jetzt, glaube ich, alles ein bisschen so, als wenn wir Nordkorea vielleicht ziemlich geil finden. Also, ich, meine Einschätzung ist nicht, dass es sich um jetzt einen gesunden sozialistischen Staat handelt, der sozialistischen Staat ein großes Vorbild, den ich jetzt für vorbildlich halte, genau, ein großes Vorbild für uns ist. Aber ich finde so, man muss einfach sich die Frage stellen, irgendwie, was heißt das geopolitisch, ne? Welche Rolle spielt Nordkorea, warum wird es so angegangen, welche Rolle spielt das für in der Strategie der USA, ne? Und die Geschichte Nordkoreas ist ja auch wirklich vielschichtig, ne? Also der Koreakrieg war ein unglaublich brutaler, unfassbar brutal. Ja, der bis heute auch Millionen Menschen gestorben sind, ne? Ja, der bis heute ein großes Trauma ist, ne? Ja, und Südkorea war ja auch Jahrzehnte eine sehr autoritäre rechte Diktatur, bevor es zu so einer bürgerlichen Demokratie wurde, ne? Und wobei bis heute Südkorea teilweise wirklich also sehr autoritär ist, das wissen viele auch nicht, ne? Dass teilweise Gewerkschafter verfolgt werden, Linke starken Repressionen ausgesetzt sind. Allgemein, also Korea ist wirklich eine neoliberale Hölle einfach. Also wenn man sich auch mal anguckt, wie viele, dass so ein paar Großkonzerne und ein paar reiche Familien wirklich einfach alles beherrschen oder sich aufteilen. Die Arbeitswelt. Friedman hätte, also feuchter Traum von Milton Friedman so irgendwie, ne? Ja. Und den Chicago Boys. Ja, ich meine, du kennst auch die Serie Squid Games vielleicht, ne? Parasite, der Film, der auch sehr bekannt geworden ist, das sind ja auch noch ein paar. Das hat eine Grundlage, ja, ne? Ja. Also dieses furchtbare Gesundheitssystem dort und so. Nun weiß ich auch nicht, ob Nordkorea jetzt den Kriterien einer sozialistischen Gesellschaft nach Marx, Engels und Lenin entspricht. Ich meine, es gibt da schon auch der Personenkult ist schon irritiert und den gibt's ja. Ne? Mhm. Das Dynastische ist irritierend. Ich weiß auch, dass ökonomisch Maßnahmen getroffen worden sind, die sich schon von der Planwirtschaft hinwegbewegen. Also auch dort gibt es so eine Marktorientierung, glaube ich, die letzten Jahre. Ja, und natürlich auch eine sehr starke. Es ist sehr autoritär. Ja, so aus dieser Richtung Familiendynastie und so. Ne? Und ich weiß nicht, ob es stimmt, aber man kann mich da gerne korrigieren. Ich glaube, dass sie sich auch vor einigen Jahren offiziell vom Marxismus-Leninismus verabschiedet haben und auch im Straßenbild alle Bilder von Marx, Engels, Lenin entfernt haben und eigentlich nur noch ihre nordkoreanische Doktrin quasi irgendwie. Juche oder das gerade, ja, wenn man es ausspricht. Juche oder Juche, glaube ich. Juche, Ideologie. Also ihr merkt, wir sind keine Experten, deswegen ist es ja auch nur ein Biertelefonat, da haben wir es jetzt nicht vorbereitet. Es ist auch alles sehr nationalistisch. Ne? Ja. Also wir sind keine großen Fans, aber die Charakterisierung oder die Bewertung des Klassenkrackers des Staates oder der Ökonomie, ob wir sagen, es ist sozialistisch oder nicht, fällt uns schwer aufgrund des Wissensstands. Und du hast ja auch schon gesagt, ein Problem ist ja wirklich, aufgrund auch der Abschottung teilweise des Landes, ist es auch wirklich schwer, an gesicherte Informationen ranzukommen, was wirklich im Land passiert, wie die Zustände sind und so. Absolut. Das ist ja Teil des Problems auch, ne? Ja, was man vielleicht ganz gut daran so als Lehrstück festmachen kann, ist es, glaube ich, immer wichtig, wenn man eine unabhängige sozialistische Position, eine marxistische Position zu einem Gegenstand entwickeln möchte, dass man nicht die Argumente der Gegner übernimmt. Also, dass man nicht anfängt, wenn man was kritisiert, und man kann es ja kritisieren, also als Quelle plötzlich bürgerliche Propaganda gelten zu lassen. Das ist was, was mir manchmal auch nicht gefällt. Also wenn jemand da vielleicht berechtigte Kritik an Phasen der Sowjetunion hat, dann aber plötzlich irgendwie sich sehr, also weiß ich nicht, nur auf die New York Times oder so stützt oder auf irgendwelche liberalen Blätter, was man sonst überhaupt nicht für andere Phasen, die man dann wiederum verteidigt, überhaupt nicht gelten lässt. Also man muss schon sauber bleiben und irgendwie gucken, was kann man an Quellen vergleichen, ne? Ja. Was wurde wirklich, ich finde auch, man sollte sich auch mal damit beschäftigen, was wird eigentlich offiziell gesagt. Ist mir bei China fällt mir das auch häufig auf, was man kritisieren kann, aber dass nicht viele, manche machen schon, ne, aber nicht viele sich wirklich mit dem, was offiziell gesagt wird, auseinandersetzen. Und das sollte der erste Schritt sein. Und dann kann man ja gucken, will ich das wahrhaftig, warum nicht, ne? So dieses Vorgehen. So. Ja, genau, das sollte, also man sollte ja grundsätzlich kritisch sein, wenn man bürgerliche Medien konsumiert. Aber da, also besonders wenn es um Staaten geht, die halt im Fadenkreuz westlicher Geopolitik stehen, da sollte man besonders aufpassen. Auch wenn man selber vielleicht keine großen Sympathien hat für die Regierung vor Ort oder für das System oder für den Staat, aber trotzdem sollte Wobei man ich mir so ein Video von uns schon vorstellen könnte, wo wir auf so einem weißen Schimmel reiten und dann an einem Feuer uns setzen. Kennst du das? Also diese Propaganda, vielleicht schlecht, Ja, irgendwie, kenne ich. vielleicht für die Kommunistenkneipe. Ja, wäre schon geil, Ja. wenn Kim Jong-un uns irgendwie so ein Pferd spenden würde. Da würde ich auch eine Folge, eine Pro-Nordkorea-Folge machen. Ich würde komplett meine Meinung ändern und Ja. komplett Nordkorea feiern, wenn ich Also. ein Pferd geschenkt bekommen würde. Also Kim, I'm a simple man. falls du zuhörst, wir sind offen für alles. Ja, mit deinem, weiß nicht, das Geld ist wahrscheinlich nicht viel wert, aber ich weiß ja nicht, was er da zu bieten hat. Na gut. Ja, also wie gesagt, kommt zu Wir freuen Aufstandskonferenz. uns sehr. Wir freuen uns sehr und wir haben jetzt nochmal wieder eine lockere Folge gemacht. Ich hoffe, man kann einigermaßen was damit anfangen. Kann sie kurzweilig auf dem Weg zur Arbeit oder wo auch immer beim Putzen. Ich habe schon alles Mögliche gelesen, wobei unsere Folgen gehören wird. Zum Einschlafen. Ich weiß nicht, ob es ein Kompliment ist, aber auch das machen manche. Also schön, dass ihr wieder zugehört habt und ich würde sagen, das Bildtelefonat können wir jetzt mal langsam beenden, oder? Hast du noch was zu sagen, Billy? Nee, ich würde sagen, war ein gutes Schlusswort. Ich habe mich sehr gefreut, mal wieder ein lockeres Format zu machen, wo man sich weniger vorbereiten muss, was weniger anstrengend ist. Glaube, das Und wird heute das Schönste daran, ja. ja, wir sind echt voll. Ja. Nee, aber ich glaube auch für euch, dass es auch gut ist, da so ein bisschen Wechsel zu haben, ne? Also ich glaube, jetzt vor allem, wir haben es ja schon gesagt, die letzten Folgen waren ja ein bisschen anspruchsvoller und ich glaube, das muss dann auch mal sein, da ein bisschen was niedrigschwelligeres zu haben. Auf jeden Fall. Also, bis bald und wir hören uns. Ciao. Tschüss, mach's gut. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für den Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.